Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, zunächst ausschließlich hier im Radio bei 1 Live und ab na, ungefähr 8 Minuten nach 1 kommt dann das Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich schuldig fühlen, weil sie sich in bestimmten Situationen völlig falsch verhalten haben und daher sagen, ich würde mich so gerne entschuldigen bei jemandem. Aber bisher ist das noch nicht passiert oder ich habe mich bisher nicht getraut. Wenn ihr mir gerne darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Lisa Lotte und ist 79 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa Lotte. Sagst du bitte Lisa, kein Mensch sagt Lisa Lotte. Ah ja. Okay, danke. Bitte, Entschuldigung, weil es steht hier so bei mir. Ja, es ist so ist es eingetragen. Lisa, 79. Du möchtest jemanden um Verzeihung bitten? Ja, unbedingt. Je älter man wird, desto mehr denkt man darüber nach, was man getan hat in seinem Leben und was so versäumt worden ist. Und da habe ich immer das Gefühl, ich habe da noch was gut zu machen. Was ist das? Ich traf vor vielen, vielen Jahren auf Norderney einen sehr netten Mann. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden und auch wirklich auch Liebe empfunden füreinander. Nur hatte ich zu Hause schon jemanden, der auf mich wartete und der wahrscheinlich auch der Ansicht war, dass ich zu ihm gehöre praktisch. Also ein Mann? Ja. Dein Ehemann? Ja, der spätere Ehemann natürlich. Ja. Und ich habe mich mit dem Rolf dann noch einige Male in Bochum getroffen. Da wohnte seine Schwester seinerzeit. Und wir waren wirklich sehr ineinander verliebt. Ich wusste nicht, wo ich hingehörte, dahin oder dorthin. Es war mir alles nicht ganz klar, was ich wollte. Wie viele Jahre liegt das eigentlich zurück? Bitte? Wie viele Jahre liegt das eigentlich genau zurück? Das war 1953. Ah, verstehe. Mhm. Ich war gerade 23 Jahre alt. Ja. Und ich habe dem Rolf auch immer gesagt, dass ich keine feste Bindung, also keine dauerhafte Bindung infolge von unserem Verliebtsein haben wollte, sondern ich möchte ihm, ich war also wie gesagt nicht entschlossen, so oder so zu handeln. Ich habe es einfach laufen lassen. Und dann hörte ich eines Tages von seiner Schwester, dass er sich mit mir verloben wollte als Überraschung. Mhm. Und zwar ging man ja früher zu Silvester ins Theater. Und nach dem Theaterbesuch wollte er mir dann den Ring schenken und den Antrag machen. Und ich bin da nicht hingegangen, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin einfach nicht hingegangen, ich habe mich feige gedrückt, ich habe auch keinen Anruf entgegengenommen. Hm. So habe ich das die ganzen nächsten Wochen und Monate gehalten, das war so schlimm. Wir halten nochmal fest, weil du währenddessen schon einen anderen Freund hattest, den du dann später auch geheiratet hast. Ja, genau so war es. Mhm. Es war aber nicht so, dass wir fest verbunden waren, das war mir so nicht eine gute Freundschaft und Liebe kam später hinzu. Nicht? Und Rolf, so hieß dieser Mann von Norderney. Das war der Mann von Norderney, Da bist du nicht hingegangen. Ich bin gar nicht hingegangen, habe mich auch nicht entschuldigt, ich habe nicht angerufen, nichts. Also was da in mich gefahren war, vor lauter Feigheit, das weiß ich auch nicht. Hast du diesen Mann je wiedergesehen? Nein, nie. Nie? Nie. Ach. Er hat mir auch einen Brief geschrieben und dann hat er sich zurückgezogen und die Schwester hat dann mal kurz geschrieben und sagte, er litte ganz furchtbar darunter und wäre gar nicht mehr zu gebrauchen. Aber warum hast du ihm denn damals nicht zumindest einen Brief geschrieben und dich entschuldigt? Weil ich heute selber nicht. Ich weiß, war zu feige. Ich wollte mich wahrscheinlich nicht auseinandersetzen nochmal. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Du warst eine sehr junge Frau. Ich war sehr jung, ich war 22, ja. Das entschuldigt ein wenig das Verhalten, dass man da vielleicht noch ein bisschen unklarer ist. Als reifere Frau hättest du dich wahrscheinlich entschuldigt oder hättest dich sogar mit ihm getroffen und es ihm gesagt. Stimmt, hätte ich das getan, gesagt, ja. Aber wie gesagt, die Schwester konnte ich auch nicht mehr erreichen. Der Mann war wahrscheinlich nachher irgendwie versetzt oder in Pension gegangen. Also wie gesagt, ich habe nichts mehr gehört davon. Aber das ist ja schon verrückt, Lisa. Ja. Es sind so viele Jahrzehnte vergangen und du trägst das immer noch mit dir rum. Weißt du, was merkwürdig war? Wir sind viel in Urlaub gewesen, mein Mann und ich. Ja. Unter anderem auch so in den Bergen und so weiter. Und immer wieder habe ich danach geguckt, nachgesehen oder habe gehofft, ich hätte ihn dort mal irgendwo getroffen. Eigenartig. Bist du später auch noch mal öfters auf Norderney gewesen? Nie mehr, nein. Nie mehr? Nein. Ach, Wegen ihm? Nein, das will ich nicht sagen. Also es ergab sich einfach nicht. Wir sind viel in Spanien und in Italien gewesen. Ja. Das ergab sich nicht mehr. Es tut mir immer noch leid, tut mir wahnsinnig, das brennt irgendwie mehr auf der Seele. In welchem Alter oder wie alt warst du, als es angefangen hat, dir ein schlechtes Gewissen zu machen? Ach, das hat lange gedauert eigentlich. Ich war erst so beschäftigt mit Heiraten, mit Kinderkriegen und so weiter. Nicht? Also ich wenig Zeit hatte, darüber nachzudenken. Das kam nachher, wenn ich so etwas mehr zur Ruhe kam. Mhm. So nachdem die Kinder größer waren und ich für mich Zeit hatte. Du weißt überhaupt nicht, was aus diesem Mann geworden ist? Keine Ahnung. Das tut mir richtig leid, aber keine Ahnung. Das heißt, auch heute könnte man nicht irgendwie versuchen, einen Brief irgendwo hinzuschicken, in der Hoffnung, dass er noch lebt und dass er den bekommt? Nicht, wenn ich genau wüsste, in welcher Stadt er damals zu Hause war, das weiß ich auch nicht genau. Das war irgendwo entweder Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet hier irgendwo. Also die Situation ist fast aussichtslos. Oh, das denke ich auch. Ja. Nur allerdings, ich finde das auch nicht schön, was du da gemacht hast. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich will dir auch mal sagen, es gibt viel Schlimmeres, was man tun kann und eine viel schlimmere Schuld. Und du warst ein junges Mädchen und ein bisschen durcheinander, vielleicht auch gefühlsmäßig etwas durch den Wind. Ich muss dir ehrlich sagen, so ganz dramatisch finde ich das nicht, dass man das Jahrzehnte mit sich rumschlägt. Du bist vielleicht, trägt. Vielleicht bist du auch ein bisschen sehr streng mit dir. Ach, ich weiß es nicht. Das glaube ich noch nicht mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte da was gut machen wieder. Ich dürfte das nicht so stehen lassen für immer und ewig, ne? Dann muss man das an anderen Menschen gut machen, wenn man das Gefühl hat, man kann es an dem Menschen nicht wieder gut machen. Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, ja. Ich rede auch sonst mit niemandem darüber, das weiß kein Mensch. Aber irgendwie, ich schaue mir manchmal die Bilder an, die wir gemeinsam gemacht haben da. Mhm. War schon eine tolle Zeit, die 14 Tage, wirklich. Richtig schön. Und es war ja auch eine kurze Zeit, ne? Muss man ja, ich meine, wir haben uns ja dann noch ein Vierteljahr später, bis zu einem Vierteljahr später noch getroffen und schon telefoniert und so weiter nicht. Aber ich war immer noch schwanken. Ich denke, was tust du denn jetzt bloß? Diesen Mann oder den anderen? Als du dann deinen Mann geheiratet hast, ich habe den dann geheiratet. Hast du dann bei der Hochzeit auch nochmal an Rolf gedacht? Nein, das habe ich allerdings nicht. Das kam dann alles so turbulent. Ja. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, mein Mann war Arzt hier und ich habe dann umgelernt und habe dann in seiner Praxis gearbeitet. Ja, verstehe. Also Lisa, ich glaube, man kann da nichts machen, außer du, wie wir es gerade besprochen haben, versuchst das an anderen Menschen gut zu machen. Aber so ganz, ganz schlimm finde ich es auch nicht. Nein, ganz schlimm nicht, aber das quält mich irgendwie. Ja, verstehe ich. So, dass man jemandem so wehgetan hat, ohne sich da zu entschuldigen und ohne zu sagen, also es tut mir wahnsinnig leid, das ist, war ganz, ganz falsch. Ne? Vielleicht hat er ja zufällig jetzt zugehört, das wäre natürlich sehr schön. Hatte ich gehofft. Manchmal gibt es ja so dumme Zufälle. Es gibt manchmal in der Tat ganz merkwürdige Zufälle, ja. Nee. Liebe Lisa, ich wünsche dir trotzdem alles Gute und freue mich, dass du bei uns dich hier gemeldet hast. Und ich bedanke mich herzlich, dass du dich dafür interessiert hast. Sehr gerne. Alles Gute, Lisa. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. So, ihr Lieben, wir haben 1.08 Uhr und 3 Sekunden. Jetzt machen wir ein paar Sekunden Musik und dann machen wir weiter mit den Fernsehleuten. Der Fernsehvorspann läuft und dann sind wir jetzt auch alle zusammen hier. Willkommen bei Domian, willkommen beim ISF Talk Radio, sage ich zu den Fernsehzuschauern. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bitte um Verzeihung und ich bitte auch gleich euch um Verzeihung, dass es hier ein bisschen später geworden ist. Wir haben im Radio schon angefangen. Also, unser Thema heißt, ich bitte um Verzeihung. Und gerne möchte ich mit Leuten sprechen, die sich schuldig fühlen, weil sie irgendwann in einer bestimmten Situation sich völlig falsch verhalten haben. Vielleicht, weil sie feige waren, weil sie jemanden im Stich gelassen haben, weil sie eine Person verraten haben oder auch vielleicht, weil sie eine Person betrogen haben. Wenn ihr so etwas mit euch herumtragt, vielleicht schon lange oder Jahrzehnte lang, und bisher nicht die Möglichkeit gefunden habt, euch zu entschuldigen und mir gern davon erzählen wollt, vielleicht sogar das Ganze mit der Hoffnung verbindet, dass die Person zuhört oder zusieht, man weiß es ja nicht, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Katrin und die Katrin ist 46. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo. Hallo, Katrin. Domian. Ich bitte um Verzeihung, heißt das Thema. Ja. Wen möchtest du um Verzeihung bitten? Ich möchte meine Tochter um Verzeihung bitten. Was ist geschehen? Meine Tochter hat im August vorigen Jahres einen Jungen zur Welt gebracht. Ja. Und es ist so, dass ich im Jahr 1989 selber einen Jungen zur Welt gebracht habe und der Junge einen Tag später gestorben ist. Mhm. Woran ist dein Kind gestorben? Laut Ärzten damals am plötzlichen Kindstod. Ist das Kind im Krankenhaus gestorben oder zu Hause? Das ist im Krankenhaus gestorben, einen Tag später. Du sagst laut Ärzte, traust du denen nicht so über den Weg? Nein, ich habe, nachdem von meiner Tochter der Sohn geboren worden ist, ist alle die ganze Sache wieder hochgekommen. Ich habe immer gedacht, ich habe es verdrängt, ich muss nicht darüber reden. Habe ich gedacht, nein, du gehst jetzt mal in die Krankenhausunterlagen und habe Gott sei Dank eine Frau gefunden, die mir die Unterlagen zur Verfügung gestellt hat und habe gesehen, dass das Kind erstickt ist. Erstickt ist? Warum? Dass es kein plötzlicher Kindstod ist, was sie mir damals gesagt haben. Es war damals ein Kaiserschnitt. Ja. Die hatten mich bestimmt 10 Stunden liegen lassen und haben erst dann den Kaiserschnitt gemacht. Und ach, das Kind ist in... durch was ist es erstickt? Die Nabelschnur war um Hals. Das weiß ich. Und das Kind ist normal zur Welt gekommen, aber wie gesagt, dann hatte es Atemnot und wurde mir aber, wie gesagt, nach den Ärzten, wie gesagt, also du mit meinst? Plötzlichen Kindstod. Ich habe aber die Unterlagen jetzt in der Hand und habe mir das geholt und habe gesehen, es war eigentlich nicht so. Es war eigentlich, wie gesagt, das Kind ist erstickt. Ja, aber als das Kind auf die Welt gekommen ist, lebte es ja. Ja. Und ist einen Tag später gestorben. Einen Tag später gestorben. Und du glaubst, dass es an den Folgen der schlechten Entbindung gestorben ist? Ja, dass es zu lange gedauert hat, bis sie den Kaiserschnitt gemacht haben. Und in den Akten steht tatsächlich, es ist erstickt. Ja. Und die man Akten hat ja damals... Zu Hause, das habe ich mir alles geholt, ja. Das ist natürlich ein Schlag, wenn man das dann liest, dass man damals belogen worden ist. Ja. Und du dir tausend Gedanken machst, warum ist das geschehen und hätte man das vermeiden können? Niemand ist zur Verantwortung gezogen worden und so weiter. Ja, heutzutage geht das ja nicht mehr. Heutzutage kann man niemand von damals mehr, das waren DDR-Zeiten, heutzutage kann man niemand mehr verantwortlich machen. Man kann dem nicht mehr nachgehen. Nein. Und jetzt, wie gesagt, im August hat meine Tochter ihr Baby bekommen und auch wie gesagt, Sohn? Im sechsten Monat ist ihm festgestellt worden, es ist ein Junge. Und meine Tochter hat sich ein Mädchen gewünscht. Ich habe mir auch ein Mädchen gewünscht, dann war es ein Junge. Und seit dieser Zeit geht es mit mir bergab. Warum möchtest du denn dich bei deiner Tochter entschuldigen? Ja, weil ich, seitdem das Baby da ist, das Gefühl habe, es ist mein Baby. Es ist einfach mein Baby. Also es geht weit über das Gefühl der Oma hinaus, dass du Großmutter bist, sondern wie macht sich das denn bemerkbar, dass du das Gefühl hast, es ist mein Kind? Wie macht sich das bemerkbar und wie zeigst du das? Es ist teilweise so, dass ich sage, ich kann dieses Kind überhaupt nicht mehr ansehen. Ich kann es nicht nehmen, weil ich sage, Hände hoch, du nimmst mir hier irgendwas weg, was mir gehört, was eigentlich meine ist. Sagst du in Gedanken zu deiner Tochter? Ja. Und du willst dieses Kind an dich klammern? Ich will klammern. Es für mich nehmen und ich habe auch mit ihr geredet und gesprochen und gesagt, wir müssen irgendwo eine Lösung finden, weil sie distanziert sich natürlich dann auch von mir. Ja, wie macht sich das denn im Alltag bemerkbar, dass du so klammerst an dem Kind? Wie macht sich das bemerkbar? Es ist so, dass ich... Wie hat sie das gemerkt? Wie hat das deine Tochter gemerkt, dass da was nicht stimmt? Ja, dass ich teilweise nicht zu ihr kann, weil mir es so schlecht geht, weil ich sage, ich möchte am liebsten das Kind nehmen, möchte es, was weiß ich, an mich klammern, möchte meinen Koffer packen und möchte das Kind nehmen und möchte weg, weit weg. Ach so. Oder du möchtest das Kind gar nicht sehen. Oder ich möchte das Kind gar nicht sehen. Das heißt, du hast keinen normalen Kontakt zu deiner Tochter? Nein. Obgleich das eigentlich das Normalste der Welt wäre, dass du dich um Tochter und Enkelkind kümmerst. Ja, und ich habe 24 Jahre mit meiner Tochter nie Probleme gehabt. Ist die Tochter dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn, der ist 26. Ah ja. Und bist du auch ein, kann man sagen, dass du neidisch bist auch auf deine Tochter? Ja. Ich meine... In meinem Alter geht es nicht mehr, dass ich ein Baby bekommen kann. Mhm. Es ist einfach so, aber ich möchte am liebsten irgendwas nachholen, was mir damals verloren gegangen ist. Weißt du, was ich glaube, was dahinter steckt, ist die nicht verarbeitete Trauer, dass dein Kind gestorben ist. Ja, ich weiß das. Das glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn du das auch noch im Nachhinein dann erfahren hast, dass es dann auf tragische Umstände ums Leben gekommen ist und nicht so, wie man es dir erzählt hat, ist das eine Wunde, die so tief eingeschnitten ist, dass es bis heute nachwirkt und dadurch dieses absonderliche Verhalten deiner Tochter gegenüber. Ja, das ist richtig. Das glaube ich, ja. Ich habe in den letzten vielen Jahren immer wieder eine Psychotherapie gemacht und wenn das zur Sprache kam, habe ich immer gesagt, ich habe das verarbeitet. Kein Problem, ich habe das verarbeitet. Aber da hast du gelogen. Da habe ich gelogen. Ich habe immer selber gedacht, ich habe das verarbeitet, aber es ist nicht so. Das heißt, du hast in diesen Psychotherapien dieses Hauptproblem, was offensichtlich da ist, gar nicht thematisiert. Habe ich nicht angesprochen, gar nicht. Ich habe immer gesagt, nein, ich habe das geschafft, ich brauche keine Therapie dafür, das ist überhaupt nichts. Und aber jetzt wissen wir beide, dass du aber sowas von dringend eine Therapie brauchst. Ja. Wie reagiert denn deine Tochter auf dich? Du erscheinst ihr doch wahrscheinlich ganz fremd. Sie ist eigentlich so, dass wir eine Absprache gemacht haben, zweimal in der Woche. Einmal kommt sie zu mir, einmal kommen wir zu ihr. Mhm. Und wie gesagt, dann nähern wir uns langsam an. Mhm. Wir haben es aber, oder ich habe es jetzt das letzte Wochenende wieder gesehen. Der Kleine, der hat die Arme nach mir ausgestreckt. Mhm. Und meine Tochter ist dann wirklich, die reagiert total zickig auf mich. Mhm. Ich bin dann die absolut böse, ich darf das Kind nicht nehmen. Du darfst das nicht. Hast du denn mit deiner Tochter auch diesen Zusammenhang schon so erläutert, dass es vielleicht daran liegt, dass dein Kind damals gestorben ist? Ihr Bruder? Hab ich gemacht. Aber sie kann das nicht nachvollziehen, weil sie ja nie in der Lage gewesen ist, ein Kind zu verlieren. Das. Aber du bist doch schon eigentlich sehr weit, Katrin, dass du das nämlich so alles siehst und dass dir das alles so klar ist. Ja. Und damit auch dir klar ist, dass du nochmal therapeutisch da ansetzen musst. Ja, das ist... Um ein normales, liebevolles Verhältnis zu deinem Enkelkind aufzubauen. Das ist alles okay. Wie gesagt, ich versuche auch eine Therapeutin zu finden. Ja. Das ist ja, wie gesagt, sehr schwer. Ja, das stimmt, hast du recht. Das ist sehr schwer, aber... Aber du willst es. Ich will es auf alle Fälle, möchte aber ich dich auch. Es ist eben so, dass ich ohne Diazepam überhaupt nicht mehr über die Runden komme. Ich komme nicht mehr über die Runden. Es ist einfach so, ich versuche es wieder zu verdrängen, wenn es etwas besser wird. Aber vorsichtig mit diesem Medikament, das ist ein Teufelszeug, wenn man das so unkontrolliert. Wie lange nimmst du das denn schon? Ich habe mal eine Abhängigkeit gehabt von, was weiß ich, 7-8 Tabletten am Tag. Jetzt bin ich momentan so, dass ich mich absolut zwinge mit einer oder anderthalb Tabletten am Tag. Aber ich merke, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, dass ich viel mehr brauchte. Dass ich mich wirklich von Tag zu Tag quäle. Von wem kriegst du denn diese Tabletten immer? Ja, von meinem Hausarzt. Der schreibt dir die auf, so einfach, ohne zu fragen, warum, wieso? Ja. Wie verantwortungslos eigentlich. Denn das ist ja, diese Tabletten bringen keine Lösung des Problems, sondern sie bringen dir mehr Probleme. Ist das richtig? Ja. Deshalb versuche ich ja, eine Therapeutin zu finden. Ja. Wie gesagt, ich habe eine gehabt, aber wie gesagt, die haben so viele Patienten und ich muss warten, bis ich irgendwann an der Reihe bin. Und ich komme absolut nicht klar. Und ich fände in deinem Fall auch gar nicht so schlecht, aber da werden wir dich im Hintergrund jetzt auch nochmal beraten, wenn du vielleicht zu einem Psychiater kämst, der auch Psychotherapeut ist. Oder vielleicht sogar einen stationären Aufenthalt ins Auge fasst. Das ist eben das, wie gesagt, dieser stationäre Aufenthalt ist okay, aber ich habe bloß einen Aushilfsjob. Mhm. Aber wenn ich den, ich habe schon mal eine Kur gehabt vor 4 Jahren von 9,5 Wochen. Mhm. Okay, ich werde dann entlassen und dann habe ich gar nichts mehr. Ich verstehe. Also 1000 Probleme hängen da auch noch dran. Ja, man kann nicht einfach so sagen, geh jetzt in eine Therapie oder in eine Klinik. So einfach ist es nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Ich könnte, wie gesagt, in eine Klinik gehen, ich könnte in eine Tagesklinik, ich könnte sonst was machen, aber ich muss ja auch, mir geht es ja auch besser, wenn ich arbeiten gehe. Klar. Wenn ich arbeiten gehe, kann ich diese Probleme wegschalten, geht mir es besser, aber wenn ich eben zu Hause sitze und dann... Wir beide halten mal fest, wir sind uns einig, dass da was therapeutisch dringend gemacht werden muss, ne? Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Ich sehe ein, dass das immer leider Gottes ein Problem ist oder sehr oft, dann entsprechenden Platz zu kriegen und so weiter. Dennoch möchte ich, dass du mit meinem Psychologen das weiter erörterst. Ja. Der weiß da viel besser Bescheid, was man da vielleicht auch für Tricks anwenden kann oder Umwege oder Seitenwege oder was weiß ich, in dringenden Fällen. Ja. Die Sendung heißt, das möchte ich dich zum Schluss noch fragen, die heißt ja, ich bitte um Verzeihung. Hast du das denn schon mal einmal so ausgedrückt, deiner Tochter gegenüber? Ja, hab ich. Aber sie nimmt es nicht an? Nee, sie nimmt es nicht an. Sie hat einfach immer nur Angst. Um ihr Kind. Und sie kann es nicht verstehen, wirklich? Nein, sie kann es nicht verstehen. Ich verstehe das ja auch. Wie gesagt, sie kennt die Sache nicht. Ja, ja, ja. Sie kennt die Sache nicht und sie kann es gar nicht begreifen, wie mir es geht. So, ja, und Katrin, jetzt rufen wir dich zurück. Und dann haben wir im Hintergrund noch gut Zeit, das heißt Peter und du, dass ihr noch beratet, was getan werden könnte. Okay? Okay. Alles gut. Ich lege jetzt du legst auf, bitte auf, wir melden uns gleich doch. Okay. Nochmal. Alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. No, tschüssi. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bitte um Verzeihung. Und möchte sehr gerne mit Leuten reden, die sich schuldig fühlen oder die sich schuldig gemacht haben in ihrem Leben. Das kann mal gerade eben passiert sein, aber vielleicht auch schon vor vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Irgendein Fehlverhalten, dass ihr vielleicht feige wart, dass ihr jemanden im Stich gelassen habt, dass ihr jemanden verraten habt, dass ihr jemanden betrogen habt, wie auch immer, und tragt das so mit euch rum. Und bisher habt ihr es noch nicht geschafft, jemanden um Verzeihung zu bitten. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 20. Guten Morgen. Morgen. Stefan, wem möchtest du um Verzeihung bitten? Ja, eigentlich einige. Sag mal wen. Meine ganze Familie und meinen Freunden, meinen engsten Freunden. Also Mama, Papa, Geschwister? Genau. Und Freunde. Warum? Genau. Was ist geschehen? Ich habe denen im letzten halben Jahr die ganze Zeit halt darum belogen, dass ich noch eine Ausbildung hätte, die ich allerdings seit über einem halben Jahr nicht mehr habe. Was für eine Ausbildung hattest du denn? Als Koch. Als Koch. Hast du die abgeschlossen? Nee. Die habe ich abgebrochen. Die hast du abgebrochen? Genau. Es war aber nicht die erste, die ich abgebrochen habe. Aha. Deswegen. Ja. Warum hast du sie abgebrochen? Ja, also es ging... Am Anfang ging es eigentlich ganz, ganz gut los, ganz in Ordnung, hat mir sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Wie lange warst du eigentlich dabei? Dort war ich über ein Jahr, ein Jahr. Und warum hast du es abgebrochen? Weil ich habe jeden Tag immer mehr Druck bekommen, ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und dann. Also Druck bekommen von deinem Chef? Genau, auch vom Chef und dann auch aus der Personalleitung. Und zum Beispiel, wenn in der Schule halt Arbeiten angestanden haben, bin ich halt erst ohne Druck halt reingegangen in die Arbeiten, habe mich gut vorbereitet. Und dann habe ich eben halt im Hinterkopf halt gehabt, was er so gesagt hat, dauernd immer. Ja, also der Chef. Genau. Dass es gut sein muss, oder was? Richtig. Und da habe ich mich immer so drauf dann versteift auf einmal und dann ging meistens gar nichts mehr und die Arbeiten gingen nach hinten los. Hat dir das denn überhaupt Spaß gemacht, der Beruf Koch? Hinterher nicht mehr. Hm. Zum Schluss nicht mehr, deswegen habe ich auch abgebrochen. Ja, du sagst, das ist nicht der erste Abbruch gewesen, du hast auch andere Sachen schon abgebrochen. Was hast du abgebrochen? Davor war es auch nochmal dasselbe, aber das hatte nichts mit dem Beruf zu tun. Das hatte mit den Kollegen zu tun. Und was war das für ein Beruf? Das war derselbe Beruf. Achso, derselbe Beruf war das, auch genau, Koch. Aber da hatte es allerdings nicht mit dem Abbruch, nichts mit dem Beruf zu tun. Ja. Da hat mir noch sehr viel Spaß noch gemacht. Verstehe. Also wir wissen jetzt zumindest, dass Koch nicht dein Beruf ist. Genau. Das kann man jetzt sagen, nach dem zweiten Mal. Richtig. So, jetzt hast du ein halbes Jahr, hast du deine Leute angelogen. Richtig. Wie hast du das denn, was hast du denen denn gesagt? Du hast gesagt, du bist immer noch in der Ausbildung. Genau. Ich habe mir halt für jedes Mal immer was anderes einfallen lassen, über den ganzen Zeitraum hinweg. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein. Nee. Ich wohne alleine. Das heißt, du musstest denen nicht vortäuschen, dass du jeden Morgen dann zur Arbeit gingst. Richtig. Ja. Am Anfang erst schon, weil ich bin erst im August eingezogen. Mhm. Ach so. Und dann halt über den einen Monat noch, wo ich bei meinem Vater gewohnt habe. Wohnst du denn weit weg von deinen Leuten? Es geht, also wir wohnen alle in derselben Stadt eigentlich. Ja, das heißt, du musstest dann aber tagsüber dich in der Wohnung verstecken, damit dich keiner irgendwo rumlaufen sah. Richtig, so habe ich das auch gemacht. Und meistens dann so um 3, wo ich normal eigentlich hätte Feierabend haben müssen, bin ich dann meistens dann halt auch erst auf die Straße gegangen, um halt die Sachen alles zu erledigen, die ich machen musste. Und hast du denn dann bei deinen Eltern zu Hause auch abends was erzählt, was so auf der Arbeit vorgefallen ist, obwohl du gar nicht auf der Arbeit warst? Richtig. Das heißt, du hast richtig denen eine was vorgegaukelt. Ja, eine Fantasiewelt vor. Ja. Und richtig die nach Strich und Faden belogen. Genau. Und da ist keiner ein bisschen skeptisch geworden, der dich kennt? Nee. Deine Mutter, dein Vater? Nein. Nee. Wer weiß es denn jetzt, dass die Sache beendet ist? Ja, also aus meinem Familienkreis wissen sie es alle. Mhm. Und wie ist das aufgeflogen? Das war so, ich habe im Moment jetzt auch seit längerem schon wieder einen kleinen Nebenjob. Hm. Dafür musste ich einmal mit der Bahn fahren, weil normalerweise werde ich von einer Kollegin mitgenommen dahin. Aber an dem Tag musste ich ausgerechnet morgens mit der Bahn zur Arbeit fahren. Hm. Dann habe ich ausgerechnet in der Bahn ausgestiegen, wo der Freund von meiner Mutter eingestiegen ist. Zu der Zeitpunkt, wo ich eigentlich normal auf Arbeit sein sollte. Der Freund von deiner Mutter, das heißt, deine Eltern sind nicht mehr zusammen. Richtig. Achso. Und der Freund von deiner Mutter hat das dann weitererzählt? Oder genau. Hat er dich direkt angesprochen auch? Was ist hier los? Ja, klar. Ja. Aber da habe ich auch mir was einfallen lassen. Ja, aber wie ist es denn letztendlich aufgeflogen? Ja, also er hat es halt so weitergegeben an meine Mutter. Und dann, das ging dann halt zu meinem Bruder rüber. Und das ging dann wiederum zu meinem Vater. Das war eigentlich der Einzige, der in die ganze Sache eingeweiht war. Ach, der wusste das doch? Dein Vater wusste das? Genau, das war der Einzige, der das wusste. Von Anfang an? Genau. Dass du abgebrochen hast? Genau. Aber der hat geschwiegen? Genau. Ja. War aber... Na gut, also es ist jetzt aufgeflogen. Die Familie weiß das, dass du sie belogen hast. Genau. Dein Vater war, der wusste das? Wieso, woher wusste der das denn? Hattest du ihm das vorher erzählt? Ja, aber halt noch in einer anderen Version. Nur halt nicht, dass ich gekündigt habe. Ah, du bist aber auch wirklich... Alle möglichen Register ziehst du da in Sachen Lügen, ne? Richtig. Weil du dich schämst. Ja. Ne, so ist es ja, klar. Ja. Wie haben denn die Leute jetzt deine Mutter oder hast du Geschwister? Genau, also ich habe bis jetzt eigentlich nur halt mit meinem Vater und mit meinem großen Bruder halt darüber geredet, weil das ist jetzt auch erst die letzten Tage ist es auch erst halt ans Tageslicht gekommen. Ja, wie hat dein Bruder zum Beispiel reagiert? Ja. Oder deine Mutter? Also meine Mutter, mit der habe ich bis jetzt noch nicht darüber geredet, weil ich im Moment die auch nicht so oft sehe. Und auch mein anderer Bruder auch noch nicht. Aber eine Reaktion hast du sicher schon irgendwie mitgekriegt von der Mutter, oder nicht? Ja, über meinen großen Bruder halt. Ja, und wie waren die Reaktionen? Also ja, sind halt ziemlich sauer und so, durchs ganze Schauspiel. Ja klar, kann man auch verstehen, ne? Zeitlang gemacht habe ich auch gesagt, ne? Kann ich verstehen. Hast du dich jetzt den Leuten, also deinem Bruder, deinem Vater gegenüber, hast du denen denn schon mal gesagt, Entschuldigung, tut mir leid? Oder hast du es noch nicht gesagt? Ich will es so machen, dass ich alle irgendwie einmal zusammentrommel. Mhm. Und dass ich denen das allen so sagen und nicht allen irgendwie direkt nacheinander. Dann will ich sie alle mal zusammentrommeln. Finde ich einen ganz guten Plan. Wie viele Leute sind das, die dir wichtig sind? Oh, da muss ich mal gerade nachzählen. Also ungefähr 5, 6 an der Kante. 6, 7. 6, 7. Genau. Ja, das finde ich doch einen guten Plan. Wenn du die zusammentrommelst und den, ich meine, du kannst ja nur jetzt gewinnen, indem du die Karten auf den Tisch legst. Ja. Du bist 20 Jahre alt. Ja. Ich finde, da kann man auch Sachen ausprobieren. Ich finde das noch nicht so dramatisch, wenn du das jetzt hingeschmissen hast. Hm. Wenn das nicht dein Ding ist und dir das nicht Spaß gemacht hat, dann war es halt so. Aber es war halt, es geht halt darum, dass es zum zweiten Mal war. Ja. Weil ich an die Worte von meiner Mutter denke, was die vor der zweiten Lehre gesagt hat. Hm. Von wegen, wenn ich das den ganzen Mist nochmal mache, dass ich mich da bei der nicht mehr blicken lassen brauche. Ja, Stefan, umso mehr muss das für dich ansprechen. Also ich will dir mal sagen, ich kann das verstehen, wenn man auch zum zweiten Mal sagt, das ist nichts für mich. Hm. Aber damit du nicht da als der Hänger stehst und das Weichei, der alles hinschmeißt, wenn ihm irgendwie was kompliziert erscheint, muss das für dich Ansporn sein, jetzt einen Neuanlauf zu machen. Zu einer neuen Lehre. Hm. Oder? Wie planst du es denn? Ja, also ich habe jetzt ein paar Werbungen wieder am Laufen. Wo willst du denn, in welchem Bereich willst du denn? Jetzt habe ich einen anderen Bereich im Moment, halt, wo ich den Nebenjob mache. Das ist so ein Regalservice, ist das. Und was kann man da lernen? Was ist das für eine Ausbildung? So ist es halt nur im Moment nur ein Nebenjob, nur ein Nebenverdienst. Also es ist keine Ausbildung. Ja, und was kann man da? Aber so eine Ausbildung im Einzelhandel. Okay. Würde ich mir ein guter vorstellen, weil das macht mir so sehr ziemlich auch... Super. Eigentlich noch mehr Spaß als der davor. Ja. Der Job und... So, pass auf. Dann mach doch Folgendes. Dann trommel deine Leute zusammen. Hm? Genial wäre natürlich, wenn du bis dahin einen neuen Ausbildungsplatz in der Tasche hättest und denen das gleich sagen kannst. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Aber du musst denen auf jeden Fall glaubhaft versichern, dass du mit aller Kraft und Vehemenz jetzt dich auf den Hintern setzt und nochmal einen dritten Versuch machst. Ich finde es nicht schlimm, ein paar Mal zu scheitern, wenn man weitermacht. Man darf dann nur nicht liegen bleiben. Hm. Ich meine, du bist 20, da muss man ja auch ein bisschen austüfteln, was einem so Spaß macht. Man kann sich auch irren. Ja, nur halt, das war halt auch so, weil ich mir eigentlich komplett sicher war. Also ich habe die ganzen zwei Praktika in der Schule, in der Stefan, normalen Schule gemacht. Ist eine Niederlage. Dann auch einen in der Berufsschule noch gemacht, in demselben Bereich. Ja, ist eine Niederlage, ist mir völlig klar. Aber wenn man eine Niederlage erlebt hat, gibt es nur eine Möglichkeit, wieder aufstehen, sich berappeln und neu loslegen. Das stimmt. So, alles Gute wünsche ich dir dabei, Stefan. Dankeschön. Mach's gut, tschüss. Tolle Sendung, die du machst. Dankeschön, Stefan, tschüss. Tschüss. Und gleich weiter geht's mit der Sabrina und die ist 22. Guten Morgen, Sabrina. Hallo, Domian. Sabrina, um was geht's bei dir und wen möchtest du um Verzeihung bitten? Ich möchte um Verzeihung bitten, mein ungeborenes Kind. Dein ungeborenes Kind? Genau. Ich hatte eine Abtreibung letztes Jahr und habe das eigentlich nur gemacht wegen den anderen. Wegen meinem Freund oder für meinen Freund habe ich das getan. Das heißt, der hat dich unter Druck gesetzt? Nicht direkt. Er meinte, er möchte keine Kinder mehr haben. Er ist auch um einiges älter als ich. Wie alt ist er denn? 41. Er möchte keine Kinder mehr haben. Wie viel hat er schon? Er hat eine Tochter. Mhm. Und er wollte auch nie Kinder haben. Ja. Und er wollte auch keine Kinder mehr haben und hat mir zwar die Entscheidung überlassen, aber hat doch klar gemacht, dass er keine Kinder mehr haben möchte. Wie lange wart ihr denn da voriges Jahr zusammen? 3, 4 Monate. Ach so, so frisch. Ja, das ist ganz schnell gegangen alles. Das war auch ungeplant, das war nicht gewollt. Nicht ordentlich verhütet? Doch. Das war eine ganz komische Geschichte. Also ich habe auch immer drüber gelacht, wenn Frauen ankamen und meinten, sie haben mit der Pille verhütet und haben trotzdem ein Baby bekommen. Mhm. Aber bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe die Pille regelmäßig eingenommen. Ja. Wir sind dann aus dem Frauenarzt gegangen, haben ihr das auch gesagt. Ich habe während der ganzen Zeit keine Medikamente, gar nichts genommen. Mhm. Ich hatte einen seelischen Stress. Da meinte die Ärztin, dass es immer sein kann, es gibt immer ein kleiner Prozent, dass tatsächlich Frauen schwanger werden trotz der Pille. Und so ist es dir dann auch passiert? Und so ist es mir genauso auch passiert. So, ein paar Monate erst zusammen, dann bist du gleich schwanger geworden. Genau. Hat er denn naja, er hat gesagt, es ist deine Entscheidung, aber hat er denn dir auch gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dass ihr beiden zusammenbleiben könnt und solltet? Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir nicht zusammen, da waren wir getrennt. Ach, da warst du schon wieder getrennt? Da waren wir kurz getrennt, weil es auch Schwierigkeiten gab bei uns in der Familie, weil es innerhalb der Familie dann zum Konflikt kam wegen unserer Beziehung. Weil er viel älter ist als du? Richtig, genau, genau. Und da waren dann einige nicht mit damit einverstanden und haben auch versucht, uns auseinanderzubringen, was sie dann auch geschafft haben. Aber ihr seid wieder zusammengekommen? Wir sind wieder zusammen, genau. So, hat er dir gesagt, wenn du das Kind kriegst, trenne ich mich von dir? Nein, er hat gesagt, egal wie ich mich entscheiden sollte, ist er für mich da. Aber er hat mir doch klar gemacht, dass er kein Leben mit einem weiteren Kind haben möchte. Also ist das eine komische Ansage, ne? Ja. Also ich bin für dich da, aber letztendlich gehst du mir auf die Nerven dann. So heißt das. Ja, so habe ich mich dann auch gefühlt, ja. Genau. Ich habe mich dann einfach in der Zwickmühle gefühlt. Mhm. Ich wusste dann einfach nicht, was ich machen sollte. Wer hat denn noch dir geraten, das Kind abzutreiben? Das war meine Schwägerin. Mhm. Die war nicht damit einverstanden, weil es der Schwager ist von ihr, mein Freund. Das ist der Schwager von deiner Schwägerin? Genau, richtig. Aber du bist dann nicht mit dem verwandt? Nee. Nein. Nee. Nein. Mhm. Nein, das nicht. Und ich habe mich einfach unter Druck gesetzt gefühlt und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Es ist immer bekannt gewesen, dass ich keine Kinder haben wollte. Aber ab dem Moment, wo ich dieses Ultraschallbild gesehen habe beim Frauenarzt, da wusste ich, dass ich das nicht kann. Hm. Ich konnte das nicht, aber ich habe mir auch lang Zeit gelassen, weil ich einfach wollte, ich wollte es behalten, aber ich konnte nicht, weil ich einfach so unter Druck war von den anderen. Hast du im letzten rechtlich noch möglichen Moment abgetrieben? Nein, das war in der 10. Woche. Der 10. Woche. Mhm. Kann man da schon was sehen auf dem Ultraschallbild? Ja. Ja, kann man. Hm. Ja. Also dein Freund hat sich diffus verhalten, um nicht zu sagen schäbig verhalten, finde ich. Deine Schwägerin hat gesagt, nee, mach's weg. Und gab es irgendjemanden in deinem Umfeld, der gesagt hat, komm, ist egal, behalt das Kind? Es wusste sonst keiner. Keiner? Nein. Das wusste sonst keiner? Sonst wusste es keiner. Ach so, also deine Eltern wussten es auch nicht? Nein, und dann war es so, zwei ganz gute Freunde von mir, also die bis zu dem Zeitpunkt meine besten Freunde waren, die haben es von mir gewusst, weil ich jemanden brauchte einfach, der mir vertraut war, mit dem ich drüber reden konnte, weil ich auch viel geweint habe. Ich habe jeden Tag geweint. Ja. Und da gab es dann Streitigkeiten und der eine von beiden ist dann zu meiner Familie gegangen und hat ihnen das erzählt. Ah, oh, das ist ja nur ganz mies. Und, das ist ja Petzerei. Genau, und somit bin ich dann auch nochmal mit meinem Freund zu meinen Eltern gegangen und haben nochmal ein Gespräch geführt. Und meine Mama sagt mir jeden Tag, warum hast du das nur getan? Sie versteht es nicht, warum ich es getan habe. Und jetzt sagen Moment, alle, Moment. Hat denn da, als die Mutter, als deine Eltern das dann wussten, hat deine Mutter denn gesagt, nein, behalt das Kind? Da war es ja schon zu spät. Also das war jetzt vor wenigen Wochen. Ach so, das war nicht damals in der Entscheidungsphase. Nein, das war viel später. Ach so, und jetzt im Nachhinein macht deine Mutter dir quasi Vorwürfe, warum hast du es nicht behalten? Ja, sie hat gesagt, das hätten wir doch zusammen geschafft, warum bist du nicht zu mir gekommen? Warum bist du nicht zu deiner Mutter gegangen? Aus Angst vielleicht. Aus Scham? Aus Angst, dass sie genauso denkt wie die anderen. Hm, verstehe. Du warst auch in einer Beratungsstelle. Genau, richtig. Und wie haben die sich da verhalten? Was haben die gesagt? Also es war sehr schwierig. Wir sind da reingegangen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ob ich ihr den Eindruck vermitteln soll, ob ich ihr sagen soll, ich möchte das Kind nicht. Mhm. Oder ich sag ihr ehrlich meine Meinung. Hallo? Mann. Oder dass ach, da bist du wieder. Da bist du. Du warst gerade kurz weg. Ja. Ich wollte schon schimpfen hier auf unsere Anlage, aber alles wieder da. Oder dass ich ihr sag, ich bin in Zweifel, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dabei hatte ich aber dann auch... Was hast du ihr dann gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass ich nur unsicher bin. Und die hat dich dann auch nicht näher bedrängt oder... Nein, gar nicht. Was mich jetzt brennend interessiert, bist du mit diesem Typen noch zusammen heute? Ja. Du bist mit dem noch zusammen? Ja. Kannst du mit dem glücklich sein? Schwierig. Kann ich verstehen, könnte ich auch nicht. Schwierig. Damals, als du dann die Abtreibung hast vornehmen lassen, ja. Wie hast du dich denn gleich danach oder die nächsten Tage und Wochen gefühlt? Also das ist ja jetzt noch nicht alles so lang her, es ist ja alles erst passiert. In welchem Monat war das denn? Der Abbruch? Voriges Jahr, 2009 hast du gesagt, war das? Genau, im Dezember. Ach so, das ist ja noch ganz frisch. Mhm. Ach so. Mhm. Also kann ich ja fragen, wie du dich heute fühlst. Schuldig. Mhm. Man fühlt sich schuldig, wenn es mal einem besser geht, wenn man mal nicht weint, wenn man mal lacht. Mhm. Man fühlt sich schuldig, wenn man was Positives erlebt. Verstehe. Mhm. Aber doch nochmal die Frage, als es dann gerade passiert war, die Abtreibung, die ersten Stunden und der nächste Tag, wie war der für dich? Wie waren die Stunden für dich? Das war das Schlimmste von meinem bisherigen Leben. Mhm. Was ist das Schlimmste? Ist mir noch nicht passiert. Noch schlechter ging es mir nicht. Sprichst du mit deinem Freund heute darüber? Ist schwierig. Also ich habe so niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Und wir können auch ganz schwierig drüber reden. Weil ich nicht weiß, wie ich genau anfangen soll. Ihm geht es genauso. Mhm. Manchmal sitze ich da und könnte einfach anfangen zu heulen. Dann denke ich aber nein, dann fühle ich mich genauso schuldig, weil ich denke, auf der einen Seite nein, du darfst nicht heulen, weil im Prinzip bist du ja selber schuld, du hast es so gemacht. Mhm. Ja, ich will dir sagen, natürlich trägst du Verantwortung für das, was du getan hast. Du bist eine erwachsene Frau und hättest für dich eine klare Entscheidung treffen können. Genau, ja. Aber ich finde, ebenso viel Schuld trägt auch dein Freund, der ist ja nun viel, viel erfahrener als du. Der ist ja doppelt so alt fast. Ja. Und sich dann so aus der Affäre ziehen zu wollen und dich so unter Druck zu setzen, finde ich unter aller Sau, muss ich dir so ganz klar sagen. Mhm. Eigentlich hätte er dann sagen müssen, okay, ich wollte keine Kinder mehr, aber nun ist es passiert und nun muss ich auch dazu stehen. Und dann, ja. So ist das Leben dann halt. Jetzt ist die große Frage, wie du mit deinen Schuldgefühlen umgehst. Du genau, möchtest, du möchtest dich von deinem verstorbenen Kind, kann man ja so sagen, oder? Ja. Möchtest du bei diesem Kind entschuldigen, bei genau. einem kleinen Lebewesen, was nicht zur Welt gekommen ist? Ja. Mhm. Warst du denn schon mal in einer Beratungsstelle, einer psychologischen Beratungsstelle? Ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen. Mhm. Weil wir ja einfach das Problem haben, wir wissen auch beide nicht, wie wir miteinander umgehen sollen, mhm. was das Thema betrifft. Hab dann bei der Beratungsstelle nochmal angerufen, bei der wir vorher auch waren. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich da nicht ganz so überzeugt von den Leuten dort war. Dann geh nicht wieder hin. Dann sollte man das nicht machen. Dann musst du zu einer anderen Stelle gehen. Ich habe jetzt schon nochmal mir eine Anlaufstelle rausgesucht mhm. Und möchte da auch noch einen Termin ausmachen, weil ich einfach drüber reden muss. Finde ich auch. Also ich finde, es gibt zwei Sachen, die du für dich klären musst. Einmal musst du mit deinem Schuldgefühl klarkommen. Ja. Das kann man dann eher mit Hilfe eines Fachmanns. Aber ich finde, du musst ja auch noch genauere Gedanken über diese Beziehung machen. Denn die ist ja auch in einer Schieflage. Ja. Du bist nicht glücklich. Hast du gerade gesagt. Wir lieben uns, aber dieses Thema, das genau. ist einfach. Das müsste, schwierig. Rein theoretisch müsste man sagen, dass ihr beide auch zu der anderen Problematik, auch in eine Paarberatung gehen solltet. Dass da ein neutraler Mensch sich mit euch beschäftigt und das alles mal so auf den Tisch legt, was du für Empfindungen hast, was er für Empfindungen hat. Hat er eigentlich auch ein Schuldgefühl, weißt du das? Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, es war so zu der Zeit, wo die Entscheidung noch anstand, war es auch so, dass er im Nachhinein hat er mir das gesagt, dass er auch da gesessen ist zu Hause und hat geweint. War er eigentlich zur Abtreibung mit dir dort, wo das gemacht? Ja, er war immer dabei. Mhm. Er ist immer überall mit hin. Er hat viel geweint, hat er gemeint. Und an dem Tag von der Abtreibung, als er nach Hause ging, ist er auch aufgestanden und ist ins Badezimmer gegangen und hat auch geweint. Okay. Dieses ist jetzt so ein Fall, das kann man ja nicht wieder gut machen. Nein. Da ist etwas zerstört worden, was man nicht mehr lebendig machen kann. Ja. Das heißt, da muss man dann wirklich für sich einen Weg finden, wie man damit klarkommt. Du hast zwar gerade gesagt, Sabrina, dass du da schon einige Beratungsstellen dir rausgesucht hast. Ja. Würde dir gerne aber von uns auch noch ein paar in die Hand geben, besonders bezogen auch auf die Paarberatung. Ja. Dann ruft mein Psychologe, der Peter, dich jetzt an, mit dem du auch gerne noch mal ein paar Worte sprechen kannst. Ja, okay. Ja? Okay. Wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Ich bitte um Verzeihung. Und möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Schuld auf sich geladen haben und eigentlich jemanden um Verzeihung bitten möchten und dieses bisher noch nicht getan haben. Wenn ihr mir gerne darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, René, 20 Jahre alt. Guten Morgen, René. Morgen, Domian. Hi, René. Ich rufe an und zwar habe ich damals einen großen Fehler gemacht und ich bin meinen Freund fremdgegangen. Was heißt damals? Das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Ja. Und du bist mit deinem Freund noch zusammen? Ich bin mit ihm noch zusammen, ja. Und wie lange seid ihr? Fast zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Du bist fremdgegangen vor einem Jahr. Ja, also es war so im Juni letztes Jahr. Mhm. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Wir hatten halt Streit zwei Tage davor, wo es passiert ist, mit Auseinandersetzungen, die auch leider handgreiflich geworden sind. Mhm. Das heißt, ihr habt euch verprügelt, oder was? Ja. Ja? Warum? Ja, das ist immer die große Frage, warum? Ja, warum? Sag mal den Anlass. Ja, das sind manchmal Kleinigkeiten. Also entweder, ich weiß es nicht, also das war auch die Zeit lang, wo wir zusammengezogen sind. Also wir waren noch nicht lange zusammengezogen und ich denke mal auch, dass es alles ein bisschen zu viel war in der Zeit. Mhm. Mhm. Und dass wir uns einfach zu doll aufeinander gehockt sind und dann irgendwann die Aggression rausgelassen haben. War das der erste Mann, mit dem du zusammengezogen bist und, ja. Und auch gleichzeitig dein erster Freund? Genau. Deine erste schwule Beziehung? Ja. Ging es da heftig zu oder nur so eine Schubserei irgendwie oder richtig volle Kanne? Also ich sag mal so mittelmäßig, also es okay. Ist schon so eine flache Hand geflogen oder? Okay, so, ja. Da warst du sauer und aggressiv und dann bist du auf die Rolle gegangen oder was? Nee, also das hat sich dann halt wieder abgelegt, dass ich bin dann nach unten gegangen und alles. Da hatten wir halt zwei Tage später hatten wir einen Freund bei uns und mit dem wollten wir eigentlich Party machen gehen. Wir haben halt zu Hause ein bisschen was vorgetrunken gehabt. Mein Freund hatte dann keine Lust mehr, weil er halt zu müde war, wollte nicht mehr mitgehen und dann durfte ich halt mit meinem Kumpel alleine gehen. Mhm. Und dann waren wir halt in einer schwulen Diskothek und haben dann da halt gefeiert und noch ein bisschen was getrunken und unser ehemaliger Kumpel, der uns damals zusammengebracht hatte, der war halt auch da und ich hatte mit dem damals was. Und im besoffenen Kopf und durch den ganzen Frust und ja, es ist dann dummerweise passiert, dass ich mit ihm was gehabt habe da in der Diskothek. Ach, in der Diskothek? Ja. Wo? Auf dem Klo? Auf der Toilette. Das ist ja die ganz herbe Nummer. Ja. Auf der Toilette in der Disco. Hat der andere das mitgekriegt, der mit dem du da hingegangen bist? Nein, der war eigentlich auch schon ziemlich besoffen und ja. Hast du dich geschützt? Ja, natürlich. Hm. So, dann bist du irgendwann sturzbetrunken und dicht nach Hause gewankt, oder wie? Ja, also wir waren dann ungefähr eine Stunde später, haben wir uns dann halt auf dem Weg nach Hause gemacht und da plagte mich eigentlich schon das schlechte Gewissen und irgendwie, warum habe ich das gemacht, warum war ich so bescheuert? Weil an für sich war ich eigentlich glücklich mit meinem Freund, was mich halt nur immer so ein bisschen traurig macht und was mich halt stört, sind halt die Streitigkeiten zwischen uns. Ja klar, verstehe. So, nun ist ein Jahr vergangen fast. Genau. Nicht ganz, aber ungefähr. Also er hat mir dann, er hat es dann halt rausbekommen. Ach so, er hat es rausgekriegt. Genau, es war ungefähr eine Woche vor seinem Geburtstag, hat dann halt, unser ehemaliger Freund, mit dem ich das hatte, da Er hatte ihn dann angerufen und meinte, er müsste ihm mal was erzählen, ob er mal alleine kurz nach unten gehen könnte. Und ach, der hat das dann ausgepackt? Ja, weil er hatte halt eine neue Beziehung. Mhm. Er war zu dem Zeitpunkt Single und wollte eine neue Beziehung anfangen und ja, war der Meinung, dass er das loswerden möchte, bevor er in eine neue Beziehung geht. So, da hast du natürlich ganz schlechte Karten gehabt. Du hast es selbst nicht gebeichtet, sondern der andere hat deinem Freund gesagt. Ja. Wie hat dein Freund reagiert? Der war wahrscheinlich ziemlich sauer, also aufgeregt, also ein bisschen handgreiflich geworden, mich halt hart angepackt, was ich verstehen kann. Ich glaube, ich würde auch nicht anders reagieren, wenn ich erfahren würde, dass er mir fremd gehen würde. Ihr habt's aber mit der körperlichen Gewalt, was? Ja, nicht direkt, also geschlagen hat er mich nicht und halt nur, also hat mich so an die Wand gedrückt und hat mich angeschrien und meinte, warum. Was hast du, dann, hast du das erklärt, so dass du gefrustet warst und die ganze Geschichte, die du uns gerade erzählt hast? Ja, also ich habe versucht, es ging halt nicht. Er war aufgeregt, ich war aufgeregt. Wir haben beide geweint. Du hast ja die Sendung, ich bitte um Verzeihung. Hast du ihn denn bis heute nicht um Verzeihung gebeten? Ja, doch schon, aber er hat mir auch noch eine zweite Chance gegeben gehabt, aber irgendwie kommt mir das so rüber, ja, halt das Vertrauen ist noch nicht da und irgendwie so, dass, wie es damals war, ist es nicht mehr. Man hat irgendwie immer noch im Hinterkopf, das Vertrauen ist nicht da, wenn ich weggehe, beispielsweise zu meinen Eltern fahre oder was, dann ruft er zwischendurch an, um zu kontrollieren, ob ich bei meinen Eltern bin. Das heißt, seitdem, und das ist ja doch schon eine ganze Weile her, ist die Stimmung zwischen euch irgendwie so latent ein bisschen angespannt oder gar gereizt? Ja, also angespannt und gereizt zum Teil schon. Klar, es gibt auch Tage und Stunden, wo es schön ist, wo man das halt vergisst und man macht sich schöne Tage, aber aber im Hinterkopf hat man das beide. Es hängt wie so ein Schatten über euch. Genau. Ja, was macht man da? Also die Gefühle deinerseits sind nach wie vor sehr gut für deinen Freund und da. Ja, ich zeige ihm das auch jederzeit. Das ist schon dein Man im Moment. Genau. Und du hast auch seitdem nichts mehr angestellt, irgendwas? Nein. Nee. Müsste ich bescheuert sein. Also ich habe diesen einen großen Fehler damals gemacht. Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen und diesen Fehler ausbessern sozusagen. Ist dein Freund denn irgendwann auch mal fremdgegangen oder ist er ganz treu? Nein, also treu ist er, nur halt zum Teil, wenn wir uns streiten oder so, dann ärgert er mich. Da meinte er halt, dass er halt auch nur die Chance sucht, mir auch mal fremd zu gehen, weil ich es ja auch gemacht hätte und so. Aber damit will er dich ärgern. Genau, da will er mich ärgern, nur ich bin halt so doof und nehme das dann halt ernst und denke dann halt auch drüber nach. Von daher ist das Vertrauen. Aber du hast das Gefühl, dass dein Freund dich eigentlich auch sehr liebt. Ja, er zeigt es halt oft nur nicht so. Aber das Gefühl, du denkst das schon? Ich denke schon, es gibt zum Teil gibt Sachen, wo es mir zeigt und Mensch, wieder nicht. Ist dein Freund erreichbar gerade? Kann ich den mal sprechen? Nee, der ist unterwegs, der ist Berufskraftfahrer, der hört uns aber, denke ich mal, gerade. Der hört uns zu? Ja. Das ist ja lustig. Das ist ja super, da kann ich ihn zumindest ansprechen, ohne dass ich mit ihm sprechen kann. Also, das heißt, du musst mir wirklich jetzt ganz radikal die Wahrheit erzählt haben, denn er hat ja zugehört. Ne? Du kannst nichts irgendwie schön gefärbt haben. Dann sagt er hinterher jetzt zu dir, Mensch, was erzählst du da? So war es ja gar nicht. Ich würde Folgendes zu euch beiden sagen. Und wie heißt dein Freund mit Vorname? Michael, der du gerade irgendwo auf der Straße uns zuhörst. Ich finde, dass in der allergrößten Liebe und in der allertollsten Beziehung auch mal so Sachen passieren können. Ich finde, dass der René da Mist gebaut hat, da müssen wir gar nicht drüber reden. Den will ich auch gar nicht in Schutz nehmen. Aber es ist ja insofern ein bisschen entschuldbar, dass er es im besoffenen Kopf gemacht hat, er hat es im Frust gemacht und im Zorn. Und er hat, ja, so wie er es mir gerade gesagt hat, tut es ihm aufrichtig leid. Und er hat dich ja schon um Vergebung und Verzeihung und Entschuldigung gebeten. Ich finde, da müsste man auch nochmal irgendwann einen Strich drunter machen und eine neue Chance geben. Ich finde, das ist sowas Tolles, wenn man sich verliebt und eigentlich ganz, ganz Feuer und Flamme füreinander ist. Da darf man sich von einem Fehltritt das nicht kaputt machen lassen. Das ist keine schöne Sache gewesen, aber es gibt Schlimmeres. Und da muss man auch mal 5 gerade sein lassen und irgendwann ist es auch gut, sagen wir in Köln. Ja. Finde ich, René. Also wie gesagt, ich zeige es ihm ja auch, dass ich, ja. Also, dass ich ihn wirklich liebe. Ich fahre nachts mit ihm auch oft mit und gehe dann morgens um 6 Uhr wieder arbeiten. Ja. Also ich würde wirklich sagen, genießt eure Liebe. Ja. Und jeder macht mal einen Fehler und du bereust diesen Fehler tief. Das habe ich ja jetzt gehört, wie du mir das erzählt hast. Und dann müsst ihr eigentlich nach vorne gucken, finde ich. Ja. Hoffen wir, dass er genau zugehört hat und dass gerade nicht irgendeine Störung im Autoradio war. Ja, wollen wir es hoffen. Ja. René, also ich hoffe sehr, dass ihr beide euch wieder berappelt und dass ihr eure Liebe genießen könnt. Ja, danke schön, Domian. Alles Gute dir. Eine Frage, kann ich noch 2 Autogrammkarten bekommen? Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Lieber René, alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund, falls er uns jetzt nicht gehört hat. Tschüss. Tschüss. So, und es geht weiter mit der... Mit Marita. Und die ist 51 Jahre alt. Guten Morgen, Marita. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marita. Bei wem möchtest du dich entschuldigen? Ich möchte mich eigentlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen lächerlich klingt, bei meiner verstorbenen Mutter entschuldigen. Ja, warum? Und zwar geht es darum, dass meine Mutter sehr im Schambereich sehr ein bisschen, pingelig kann man nicht sagen, aber ein bisschen ruhig war. Und wollte eigentlich, dass wenn sie dann irgendwann mal ins Krankenhaus geht oder stirbt oder irgendetwas, immer sehr reinlich sein. Mhm. Und sie war 3 Tage vor ihrem Tod oder 2 Tage vor ihrem Tod, wo ich bemerkt habe, dass sie ein bisschen gerochen hat. Also wir haben sie zu Hause gepflegt, meine Geschwister und ich. Ja. Welche Krankheit hatte sie? Sie hatte Krebs. Ja. Also in jeglicher Form. Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs. Ah ja, also eine... Leberkrebs. Ja. Alles. Wie alt ist deine Mutter geworden? Meine Mutter ist 72 geworden, kurz vor 73. Lebensjahr ist sie dann gestorben. Erzähl mal weiter, was denn geschehen ist. Dann, wie gesagt, habe ich das dann halt festgestellt, dass sie ein bisschen gerochen hat. Hab dann meine Schwester, die älter ist und auch ausgebildete, nicht ganz fertig ausgebildet, aber halt Krankenschwester-Lehrling war, gebeten, dass wir sie nochmal frisch machen, weil das war ihr immer sehr wichtig. Mhm. Aber sie hat sich gewehrt. Sie wollte nicht, dass wir in ihren Schambereich kommen, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Und und wir haben es trotzdem getan. Und jetzt wollte ich mich, habe auch im Brief im Nachhinein in die Urne, also wie wir die Urne dann eben beigesetzt haben, auch den Brief mit reingelegt mit Entschuldigung und so weiter, dass wir das gemacht haben. Ja. Es muss eher fast vorgekommen sein, wenn sie noch klar bei Verstand war, was man nicht ganz genau weiß, aber wie so eine Vergewaltigung. Und das tut mir im Nachhinein super. Ist das einmal oder mehrmals passiert? Einmal. Ja. Hat sie sich noch gewehrt oder geschrien? Ja, sie hat so, also gestöhnt eben, ne? Hm. Und sie wollte das auch nicht. Du weißt aber nicht, ob sie doch bei klarem Verstand war. Ich denke schon. Denkst schon. Mhm. Ja, weil wir hatten vorher, also einen Tag vorher einen Notarzt, der dann gekommen ist und gesagt hat, sie müssen sie mitnehmen ins Krankenhaus. Mhm. Weil sie schlecht Luft gekriegt hat, also sie hat schon gegurgelt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, so ein Rasseln, ne, beim Atmen, das ist ein Zeichen des Todes, ja. Ja, und dann haben sie halt hochgelegt, nur mit den Kissen, weil sie gesagt haben, sie geht nicht mit, und sie hat auch gesagt, sie geht nicht mit. Mhm. Da war sie noch also so bei Verstand. Aber Marita, ich will dir mal was sagen. Ja? Du hast ja richtig gehandelt, du hast ja schon etwas sehr Gutes gemacht. Du hast die Entschuldigung mit in die Urne, sagst du, hast es rein? Ja, habe ich einen Brief geschrieben. Hast du in die Urne reingesteckt? Nein, das kann man ja nicht, aber so in dieses Buddelloch. In das Loch hast du denn die Entschuldigung geschrieben? Richtig. Ihr beiden Mädchen, also deine Schwester und du, ihr wart ja da auch in einer Ausnahmesituation. Die Mutter stand kurz vor dem Tod. Und meine Tochter war auch noch dabei. Die ist 22 jetzt, aber da war sie 19. Und ihr wolltet ja in dem Moment eigentlich nur das Beste für die Mutter. Richtig. Ihr habt einen Fehler gemacht, ja, aber ich glaube, das ist ein sehr verzeihlicher Fehler. Aber ich habe meine Schwester auch noch gefragt, weil meine Mutter halt so gerödelt hat. Mhm. Und die letzte Tablette hat sie auch nicht mehr runtergeschluckt oder konnte sie nicht mehr. Weißt du, ich bin ganz sicher, dass deine Mama, wo immer sie jetzt auch ist, die Entschuldigung aber sehr, sehr angenommen hat. Weil sie weiß, dass du sie sehr geliebt hast und auch jetzt noch liebst, das höre ich ja. So doll, ich bin hier so abgewrackt und richtig schlecht drauf. Ich bin seit 3 Jahren gelähmt. Ich mache nichts in meinem Haushalt. Ich kann keine eigenständigen Sachen mehr machen. Meine Tochter unterstützt mich dermaßen. Ich glaube, diese Schuld ist vergeben. Das glaube ich. Kann ich? Das glaube ich wirklich. Kann ich das auch glauben? Ja, das kannst du glauben. Da bin ich, aber ich bin da sehr sicher. Das muss ihr vorgekommen sein, wie eine Vergewaltigung. Jetzt ziehen ihr die Hose runter und macht mir eine Windel an. Das wollte sie alles nicht. Du hast nur Gutes gewollt. Und 5 Minuten, bevor sie gestorben ist, bin ich auch nur nach Hause gefahren, in Richtung nach Hause. Marita, wir rufen dich gleich nochmal an, wenn meine Sendung vorbei ist, ja? Ja, bitte. Bis gleich, tschüss. Danke. In der Technik, Henrik Hage, morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.